Zum 5. Jahrestag der Ernennung von Genossen Kim Jong-un zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee stellte jüngst die Fortschrittliche Volkspartei Nigerias einen Sonderbeitrag ins Internet. Darin erwähnte man die Bedeutung des koreanischen Atomsprengkopf-Explosionstests im vergangenen September und hob hervor, dass die Atomtechnik Koreas auf dem höchsten Niveau sei.